Mit diesen Worten trat er ein Stückchen zur Seite, bis er außer Hörweite war. Da setzte er sich auf einen Baumstumpf und begann zu pfeifen, indem er sich von Zeit zu Zeit auf seinem Sitz herumschob, um bald mich und den Doktor im Auge zu behalten, bald seine unbotmäßigen Schufte, die auf dem Sande zwischen dem Feuer, das sie wieder anzündeten, und dem Hause hin und her gingen, aus welchem sie Schweinefleisch und Brot herausbrachten, um das Frühstück zu bereiten. »So, Jim«, sagte der Doktor und machte ein trauriges Gesicht. »Also, da bist du. Was du dir eingebrockt hast, musst du ausessen, mein Junge. Weiß der Himmel, ich kann es nicht übers Herz bringen, dich zu tadeln, aber so viel will ich dir sagen. Magst es freundlich oder unfreundlich aufnehmen? Als Kapitän Smollett gesund war, da hättest du nicht an Land gehen dürfen. Aber als er krank war und dich nicht daran hindern konnte, bei George, da war es einfach eine Feigheit von dir.« Ich will gestehen, dass ich zu weinen anfing. »Doktor«, sagte ich, »Sie könnten mich wohl schonen. Ich habe mir selber schon genug Vorwürfe gemacht. Mein Leben ist auf alle Fälle verloren und ich wäre jetzt schon tot, wenn Silver nicht für mich eingetreten wäre. Und, Doktor, glauben Sie mir dies, ich kann sterben. Und ich muss sagen, ich verdiene es wohl, aber was ich fürchte, ist Folterung. Wenn Sie mich foltern...« »Jim«, rief der Doktor mit ganz veränderter Stimme. »Jim, den Gedanken kann ich nicht ertragen. Komm rüber und wir wollen laufen, so schnell wir können.« »Doktor, ich habe mein Wort gegeben.« ich weiß«, rief er, »aber daran ist jetzt nichts zu ändern, Jim. Ich nehme alles auf meinen Buckel. Schimpf und Schande und alles, mein Junge, aber dich hier bleiben lassen, das kann ich nicht. Spring. Ein Sprung und du bist hier draußen und wir wollen rennen wie die Antilopen.« »Nein«, antwortete ich. »Sie wissen recht wohl, dass Sie so etwas selber nicht tun würden. Sie nicht und der Squire nicht und der Captain nicht und ich tu's ebenso wenig. Silver traute mir, ich gab mein Wort drauf und ich gehe wieder zurück. Aber, Doktor, Sie ließen mich nicht ausreden. Wenn Sie mich foltern sollten, könnte ich vielleicht verraten, wo das Schiff ist. Denn ich habe die Hispaniola gekriegt, teils durch Glück und teils durch Wagen, und sie liegt in der Nordbucht am südlichen Strand und gerade unter der Hochwassermarke. Bei halber Fluthöhe muss sie trocken auf dem Lande liegen.« In größter Eile erzählte ich ihm meine Abenteuer und er hörte mich schweigend bis zum letzten Wort an. Als ich fertig war, bemerkte er, »Es ist eine Art von Fatum dabei. Immer wieder bist du es, der uns unser Leben rettet. Und denkst du denn etwa, wir werden dich das Deinige verlieren lassen? Das wäre eine schlechte Vergeltung, mein Junge. Du entdecktest Ben Gunn. Das Beste, was du je tatest oder jemals tun wirst. Und wenn du 90 Jahre alt werden solltest. Oh, bei Jupiter, da wir gerade von Ben Gunn sprechen. Das ist ein Unfugstifter. Silver«, rief er, »Silver, ich will euch einen Rat geben«, fuhr er fort, als der Schiffskoch wieder näher herankam. »Ihr braucht es nicht so eilig zu haben mit dem Schatz da.« »Nun, Herr Doktor, ich tue mein Möglichstes«, sagte Silver, »aber ich kann, verzeihen Sie, mein Leben und das des Jungen nur dadurch retten, dass ich nach dem Schatz suche. Darauf können Sie Gift nehmen.« »Nun, Silver«, versetzte der Doktor, »ich will noch einen Schritt weitergehen. Nehmt euch in Acht vor Ben, wenn ihr ihn findet.« »Herr Doktor, von Mann zu Mann bitte ich Ihnen sagen zu dürfen, das ist zu viel und ist zu wenig. Was Sie eigentlich bezwecken, warum Sie das Blockhaus aufgaben, warum Sie mir die Karte gaben, das weiß ich nicht, nicht wahr? Und trotzdem habe ich mit geschlossenen Augen Ihr Geheiß befolgt, obwohl ich niemals ein Wort voll Hoffnung hörte. Aber dies hier, nein, das ist zu viel. Wenn Sie mir nicht klar und deutlich sagen wollen, was Sie meinen, dann sagen Sie mir das wenigstens und ich trete vom Holm zurück.« »Nein«, sagte der Doktor nachdenklich, »ich habe nicht das Recht, mehr zu sagen. Seht ihr, es ist nicht mein Geheimnis, sonst würde ich es euch sagen. Darauf gebe ich mein Wort. Aber ich will euch gegenüber so weit gehen, wie ich darf, und sogar noch einen Schritt weiter, denn der Kapitän wird mir die Perücke zausen, oder ich müsste mich sehr irren. Und zuallererst will ich euch ein bisschen Hoffnung geben, Silver. Wenn wir beide heil und gesund aus dieser Wolfsfalle herausgehen, will ich mein Bestes tun, euren Hals zu retten. Darauf gebe ich euch mein Wort.« Silvers Gesicht strahlte und er rief, »Mehr, konnten Sie gewiss nicht sagen, Doktor. Nicht, wenn Sie meine Mutter wären. Na, das war also das Erste. Mein Zweites ist ein guter Rat. Haltet den Jungen dicht an eurer Seite, und wenn ihr Hilfe braucht, so ruft. Ich will selber nach Hilfe für euch suchen, und das zeigt euch schon, dass ich nicht ins Blaue hineinspreche. Behüt dich Gott, Jim. Und Dr. Livesey schüttelte mir durch die Palisaden hindurch die Hand, nickte Silver zu und ging mit schnellen Schritten in den Wald hinein.